Die Delegation des Verbandes koreanischer Lehrer in Japan unter Leitung von Cho Han-ju, Vorsitzendem des Zentralpräsidiums, besuchte am 3. August den Sonnenpalast Gongsusan und bezeigte den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung.